Forscher. Von T.C. Boyle. Aus dem Amerikanischen von Dirk van Gunsteren. Hörspielbearbeitung Martin Heindl. Buch 1. Tag. Abreise. In voller Gala-Uniform steht er am Bug der kleinen Brig Endeavour, starr wie der hinter ihm aufragende Mast, und hebt steif den Arm zum Gruß an die kleine Schar der Menschen, die verstreut am Ufer der Narrows stehen, um Abschied zu nehmen. Mit seiner untadeligen Haltung, der makellosen Uniform und dem gepflegten Schnurrbart sieht er wie der Inbegriff des Helden aus. Eine reinkarnierte Mischung aus Henry Hudson und El Cid. Sein ernster Blick mustert prüfend das Ufer. Keine Kapelle, keine Banner. Ein schwaches Aufgebot angesichts eines so bedeutenden Ereignisses. Immerhin segelt er hinaus in eine kalte, unbekannte Welt, die auf keiner Karte verzeichnet ist, um Regionen zu erforschen, deren bloße Existenz nur ein Gerücht ist. Doch das, so nimmt er an, ist wohl das Los aller Helden. Von einer selbstzufriedenen Gegenwart praktisch ignoriert, verehrt erst von der Nachwelt. Diese dumpfen Ochsen. Wenn es nach ihnen ginge, wäre Kentucky noch heute eine Wildnis. Jenseits der Meerenge liegt der in der sanften Junibrise angenehm wogende Atlantik. Captain John Pennington Frank, Doktor der Medizin, US Navy, atmet tief durch, schließt die Augen und nimmt die Mütze ab, damit ihm der Meerwind das Haar zerzausen kann. Dabei werden die letzten Konfettifetzen aufgewirbelt und nach Steuerbord davongetragen. Es ist das Konfetti, mit dem seine Mutter und seine zwei unverheirateten Schwestern ihn vor nur einer halben Stunde, als die Brig im Marinehafen von Brooklyn zu Wasser gelassen wurde, feierlich beworfen haben. Wie ein zu lange an Land gewesener Ismael spürt er, wie die salzige Brise den alten Seemannsgeist in ihm weckt. Ah, das offene Meer. Abenteuer. Der Mensch gegen die Elemente. In diesem Augenblick taucht die Brig in ein Wellental und eine eiskalte Ohrfeige reißt den Captain aus seinen Betrachtungen. Überrascht von diesem Schlag kneift er die Augen zu und taumelt gegen die Reling. In einem eleganten Bogen segelt die Mütze aus seiner Hand in die schäumenden Wogen und wird verschlungen. Als John Pennington Frank die Beherrschung wiederfindet, sieht er sich verstohlen um, bevor er sein Taschentuch hervorholt. Dankbar vermerkt er, dass keiner der Männer zugesehen hat. Die Feierlichkeiten sind vorüber, die Reise hat begonnen. Und der Captain zieht sich in seine Kajüte zurück, wo ihn die raschelnden, säuberlich linierten Seiten des Logbuchs erwarten. Von der Polarnacht weiß er noch nichts. Logbuch des Kapitäns. 2. Juni. Um 11 Uhr östlicher Zeit vom Hafen New York in See gestochen. Verabschiedung von Mama, Evangeline und Euphonia sowie einer nicht unbedeutenden Menschenmenge. Als wir die Meerenge von Brooklyn passierten, säumten wohl etwa 10.000 Menschen die Ufer und jubelten uns zu. Es war ermutigend zu sehen, wie viel Bewunderung und Wohlwollen das Volk dieser großen Nation unserem Unternehmen entgegenbringt. Unsere Expedition besteht aus 15 Mann, 8 Offiziere, mich selbst eingeschlossen, 5 Matrosen, der Koch Philip Blackwalk und der Steward Harlan Hawkins. Unsere Vorräte bestehen aus einer ausreichenden Menge an Marinerationen von gepökeltem Rind und Schweinefleisch, Schiffszwieback, Mehl, einigen Fässern Trockenkartoffeln, 2000 Pfund Pemmikan, Dörrobst und 12 Fässern Sauerkraut. Ich habe insgeheim auch einige Papierhüte und Tröten an Bord gebracht, um die Männer während des langen Winters aufzumuntern. Ich rechne damit, die Nordküste Neufundlands bis zum 20. des Monats zu erreichen. Dort werden wir, so Gott und auch Gouverneur Pigby will, unsere Vorräte durch einige frische Rinderhälften ergänzen. Schmaus bei Anuatuk. Kresuks nackte Brust ist mit Blut bespritzt, sein Gesicht verschmiert. Das fettige schwarze Haar ist mit Blut und Entenfett verklebt. Seine Schneidezähne graben sich in die dunkelrote Vene am Brustbein der Ente. Die Lippen saugen an rosigen Fleischfetzen, die noch an den Rippen hängen. Während er nagt, klatschen die nackte Vogelbrust und ein paar baumelnde Hautlappen an seine Fingerknöchel. Neben seinem nackten Oberschenkel liegen die Überreste von 9 Eiderenten. Unter dem Bein ragen eine nassglänzende Gurgel und eine Entenbrust hervor. Sein rechtes Nasenloch ist mit weißem Fett und rohem Fleisch verstopft. Unyak, Kresuks Weib, schlägt geduldig Lummeneier auf und leert den Inhalt in den gähnenden Schlund von Sipsu, ihrem schwachsinnigen Sohn. Mit aufgerissenem Mund, den Kopf in den Nacken gelegt, sieht Sipsu aus wie ein junger Vogel im Nest, der den Himmel um Nahrung anbettelt. 5 Winter schon, denkt Kresuk. Einen gebe ich ihm noch. Dann lässt er sich mit einem Seufzer auf den Rücken sinken und bettet den Kopf auf einen Haufen blutiger Federn. Er furzt. Er stochert in den Zähnen und denkt an Walrösser, Bartrobben, Narwale. Er ahnt nichts von der Existenz des Hafens von New York, 4500 Kilometer weiter südlich. Und er ahnt auch nichts von der Brig Endeavour, die bereits unterwegs nach Norden ist, um die ruhigen Gewässer seines Lebens aufzuwühlen. Legenden erzählen von Stämmen dünner, bleicher Menschen. Aber Kresuk hat keine Zeit für Legenden. Die lange Nacht, die Zeit des Eises, des Schreckens und der Not ist vorbei. Die Vögel sind nach Anuatuk zurückgekehrt. Dinner in St. John's, Neufundland. Oh, köstlich. Ausgezeichnet. Mein Gaumen ist schon lange nicht mehr mit solchen nördlichen Köstlichkeiten verwöhnt worden. Das letzte Mal... Ach, warten Sie, das... Ja, das muss 47 in Finnland gewesen sein. Auch ich bekomme solche Leckereien nur zu ganz besonderen Anlässen, Captain. Sie glauben doch wohl nicht, dass ich mich hier täglich mit pochierter Wapiti die Zunge vollstopfe. Nein, nein, nein, nein. Und ich bin sehr geschmeichelt, dass Sie unseren Besuch als einen dieser besonderen Anlässe betrachten, Gouverneur Pigby. Das hier riecht nach Ente. Was ist es? Wir nennen sie Johannes-Eier. Es sind die Genitalien des männlichen Moschusochsen in Portwein geschmort. Möchten Sie noch etwas Wein? Oh ja, danke. Hm. Recht schmackhaft, diese Eier. Haben Sie den geräucherten Lachs in saurer Sahne probiert? Oh ja. Und den Löffel Krautsalat. Hervorragend. Wissen Sie, Gouverneur Pigby, ich glaube, die bloße Erinnerung an dieses Festmahl hier wird uns während des langen Winters wärmen. Sie sind sehr freundlich, Sir. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen, dass Sie mehr Erfolg haben als die letzte Expedition, die hier vorbeikam. Das war Sir Regis Norton mit seinen Leuten. Ach ja? Ja. Ihr Schiff wurde vor knapp einem Monat von einem schwedischen Pelzhändler gefunden. Felsenfest umschlossen von Eis und alle Mann erfroren. Konserviert. Wie eingelegte Gurken. Daunen. In der lauten Sonne, dem weißen Spiegeln, dem Entengeschnatter, lächelt Kresuk in sich hinein. Er bückt sich und klaubt Eiderdaunen aus den Nestern. Hin und wieder hält er inne, sticht ein Ei an und saugt es aus. Unyak hockt auf einem flechtenbewachsenen Felsen und stopft einen neuen Walross-Schlafsack mit Eiderdaunen und den Schwanzfedern der Seeschwalbe aus. Daneben sitzt Sipsu. Ein sabberndes Mondgesicht, das ins Leere glotzt. Ein richtiger Sohn arbeitet, denkt sich Krysuk. Die Robben sind zurück. Ich sollte jagen gehen. Einen Winter gebe ich ihm noch. Logbuch des Kapitäns, 28. Juni. Sind in die Baffin Bay eingefahren. Kurs Nordwest zu Nord und suchen nach einer offenen Durchfahrt. Eisberge, groß wie Gebirge, behindern unser Vorankommen. Wir bleiben in Sichtweite der dramatisch zerklüfteten Küste und fahren von einer Landzunge zur nächsten. Unser Kurs bringt uns immer weiter nach Westen und nach Norden. Die 62 Eskimo-Hunde, die wir in Fiskarnäs gekauft haben, sind wahrlich nicht sehr weit von ihren wölfischen Vorfahren entfernt. Man fürchtet sich, an Deck zu gehen, wo sie knurrend im Rudel umherlaufen, nach Futter schnüffeln, übereinander herfallen und sich ineinander verbeißen. Gestern haben sie zwei in der Takelung aufgehängte Rinderhälften heruntergerissen. Und bevor Mr. Mallaby das wimmelnde Rudel auseinandertreiben konnte, waren von dem steinhart gefrorenen Fleisch nur noch die Knochen übrig. Wie bei diesen fleischfressenden Fischen im Amazonas. Die Männer beklagen sich bitter über diese reißenden Wölfe an Bord unseres Schiffes. Doch ich erkläre ihnen, dass wir sie brauchen werden. Denn sie sollen bei den Erkundungen im Herbst und im Frühjahr unsere Schlitten ziehen. Dennoch murren die Männer. Vielleicht werde ich heute Abend die Papierhüte hervorholen, um sie aufzumuntern. UFO. Medek ist aufgeregt. Er kann sich kaum beherrschen. Nervös schneidet er einen Streifen Fleisch nach dem anderen aus dem Walrosskadaver. Nervös schiebt er sie in den Mund. Ihm gegenüber hocken Krysuk und Unyak. Ihre Gesichter sind verschmiert mit dem Fett der blutigen Leber, die als Vorspeise diente. Auch sie schneiden Streifen von Walrossfleisch ab und stopfen sie in ihre Münder. Sipsu sitzt dabei, ein autistischer kleiner Buddha. Es war so groß wie das schwimmende Eis, sagt Metek schließlich. Niemand sieht auf. Das geschäftige Schmausen geht weiter, begleitet von Schmatzen, Grunzen und donnernden Rülpsern. Es hatte große weiße Flügel und flog über dem Wasser wie ein Schwarm Eiderenten auf der Jagd nach Fischen. Ich habe es von Pekjutlik aus gesehen, wo ich jage. Ein riesiges Wesen, braun wie ein Fuchs im Sommer. Und seine Flügel summen wie die der Lumme. Krysuk blickt auf, ohne den Rhythmus, in dem er die Hand zum Mund führt, zu unterbrechen. Gequirlte Robbenscheiße. Von Eisbergen umzingelt. Wie ein Kind unter Wölfen treibt die Endeavour zwischen den Eisbergen, die drohend hoch über dem Wasser aufragen. Und auch die eisigen Berge treiben dahin. Sie prallen gegeneinander wie gewaltige Rammböcke und erschüttern donnernd die arktische Stille, während Blöcke groß wie Schiffe abbrechen und ins Wasser stürzen. Brick taumelt benommen in den Flutwellen. Panik ergreift die Männer. Die 62 Hunde scheißen angsterfüllt das Deck voll. Nur der Captain scheint unberührt. Ist ganz davon in Anspruch genommen, sich Namen für die markanten Punkte an der Küste auszudenken. Tante... Bald ist der dunkle Kanal vor ihnen verschwunden. Zwei titanische Eisberge schieben sich langsam aneinander und vereinen sich mit einem Kuss. Was eben noch Fahrwasser war, ist nun eine Sackgasse. Daher lässt Mallaby, der erste Offizier, wenden. Doch halt, auch die Durchfahrt, die sie soeben passiert haben, ist nun so fest verschlossen wie die Körperöffnungen einer Nonne. Die Kielwelle der Endeavour endet in den Schlünden und Schründen zweier unerbittlicher Berge, so hoch und weiß wie die Kreidefelsen von Dover. Das offene Meer ist zu einem See, nein, zu einem Teich geworden, und gnadenlos schließt sich der Ring aus Eis immer enger, wie ein Gebirge, dessen Werden im Verlauf von 10 Millionen Jahren man im Zeitraffer sieht. »Captain Frank«, ruft Mallaby, der erste Offizier, »Captain Frank«. Der Captain blickt auf und erkennt zum ersten Mal ihre Lage. »Wie misslich«, murmelt er und wendet sich verärgert wieder seinem Notizbuch zu. Er hatte ihn beinahe, den Namen, den er gesucht hat, den Namen seiner Großtante mütterlicherseits. 2 Stunden später schaukelt die Endeavour in einem Tümpel, eingeschlossen zwischen steil aufragenden Eiswänden, deren Füße sich jetzt in der schwarzen, geheimnisvollen Tiefe miteinander verbinden, die zusammenwachsen und ein unentrinnbares Netz aus Eis knüpfen. ...500 Meter entfernt, auf einem Aussichtspunkt auf Pequutlik, stehen 2 in Felle gehüllte Gestalten. Der eine grunzt. Was habe ich dir gesagt? Heiliges Walross. Logbuch des Kapitäns, 17. Juli. Mit großem Kummer verzeichne ich den Verlust unseres Schiffs. Auf der Suche nach einer Nordwestpassage fuhren wir in eine große Bucht ein und wurden vom Eis eingeschlossen, bis das Schiff schließlich von den sich übereinander türmenden Schollen zerdrückt wurde. Alle Männer sind unversehrt, und dank meiner Umsicht gelang es uns, viele Vorräte sowie einen großen Teil des Holzes der Endeavour zu retten. Sie war eine tapfere kleine Brigg, und es tat weh, sie zerstört zu sehen. Insbesondere, da dies bedeutet, dass wir die 1200 Kilometer nach Fiskarnes an der Küste von Südgrönland zu Fuß werden zurücklegen müssen. Ich habe Anweisungen gegeben, ein Winterlager zu errichten, denn das Jahr ist schon so weit fortgeschritten, dass jeder Versuch, von hier fortzukommen, unmöglich wäre. Etwa 500 Meter von der Stelle, wo die Endeavour gescheitert ist, erhebt sich eine Klippe aus Nephrit. Ich habe sie Paws Point getauft, zu Ehren meiner Großtante Rudimenta Paws. Im Windschatten dieser Klippe werden wir, unter Verwendung der geborgenen Schiffsbalken, das Winterlager aufschlagen. Die Wände und die Decke werden wir nach Eskimo-Art mit Eis isolieren. So Gott will, werden wir den Frühling erleben und andere Augen werden lesen können, was ich hier schreibe. Die Schilderung unserer Strapazen. Schneeblind. Draußen auf den Schollen beugt sich Kresuk über ein kleines Loch, nicht größer als 5 Zentimeter. Sein Ohr ist an das Eis gepresst, seine Faust umschließt den Griff der Harpune. Die Robbe, die zu diesem Loch gehört, taucht in diesem Augenblick munter durch die eisblauen Tiefen und frisst Fische. Sie gleitet nach Robbenart durchs Wasser, verbraucht die eingeatmete Luft und schießt zurück zu ihrem Loch, um schnaufend Sauerstoff einzusaugen. Kresuk grinst. Es wird ihr letzter Schnaufer sein. In einiger Entfernung ist ein Mann mit Gewehr und Notizbuch damit beschäftigt, Landzungen, Klippen und Gletscher nach sich selbst und Mitgliedern seiner Familie zu benennen. Die mit Bleistift gezeichnete Küstenlinie rückt täglich ein wenig nach Norden vor, denn jeden Tag wandert er, vorgeblich auf der Jagd, ein Stück weiter. Bald, denkt er, wird er ein paar Hunde abgerichtet haben und mit einem Schlitten die doppelte Entfernung zurücklegen können. Doch im Augenblick muss er noch zu Fuß gehen und Fleisch für die Männer und die unersättliche Meute heranschaffen. Er bemerkt eine Bewegung auf dem Eis. Er späht angestrengt, doch das Gleißen der Sonne und seine Schneeblindheit lassen das Objekt hin und her schwanken und mit den roten und blauen Flecken vor seinen Augen verschwimmen. Aber ist es nicht ein Bär? Ein dicker Bär? Ein Berg aus Fleisch und Fett, der sich über ein Loch im Eis beugt? Der Mann schiebt das Notizbuch in eine Tasche des Parkas und schleicht näher. Als er noch etwa 60 Meter entfernt ist, legt er sich auf den Bauch, stützt das Gewehr auf einem Stück Eis ab, zielt sorgfältig und feuert. Logbuch des Kapitäns, 15. August. Habe Kontakt zu den Eskimos hergestellt. Ich fand einen dieser Wilden bewusstlos auf dem Eis. Er hatte infolge einer frischen Wunde in seinem Gluteus Maximus offenbar einen Schock erlitten. Mittels eines von 6 Männern gezogenen Schlittens, wir haben die Hunde noch nicht abrichten können, brachte ich den armen Teufel zum Lager, wo ich eine behelfsmäßige Operation vornahm, die Wunde versorgte und ihm eine Dosis Morphium gegen den Schock verabreichte. Er liegt jetzt in der Haupthütte, die die Männer aus den Überresten der Endeavour errichtet haben, und schläft. Seine Erscheinung gleicht der seiner christianisierten Brüder weiter südlich, wenn er sie auch an Körpergröße weit übertrifft. Er misst 1,83 Meter und wiegt beinahe 85 Kilo. Seine derbe Kleidung ist aus den Fellen von Beutetieren zusammengenäht. Er trägt eine Art Hose, die aus dem Hinterteil eines Eisbären gefertigt ist. Die Klauen sind noch daran und streifen, wenn er steht, den Boden. Seine Stiefel sind aus Robbenfell. Sein Parka ist aus Polarfuchspelzen gemacht. Er verströmt einen starken Geruch nach Urin. Ich bin sehr darauf erpicht, mit unserem primitiven Gast zu sprechen, was ich mit der Hilfe meines Dolmetschers, des zweiten Offiziers Moorhead Bone, hoffentlich wird bewerkstelligen lassen. Denn Informationen über die eingeborenen Eskimo-Stämme und ihre jahreszeitlichen Wanderungen werden für unseren Durchbruch im Frühjahr von unschätzbarem Wert sein. Dünn und bleich. Krisuk erwacht, benommen und mit einem leichten Schmerz in seinem Anhang. In einem Traum hat er Osueto karponiert. Den großen Narwal, den Gott des Meeres. Der ihn durch die Lücke im Eis hinab in die eisigen Tiefen seines Reichs gezogen hat. Dort hat Osuetuk ihm ein wunderbares Elixier aus dem Geist der Fische und dem Herz des Walrosses eingeflößt, das ihn dort im dunklen Wasser unter dem Eis gewärmt und schläfrig gemacht hat. Und schläfrig. Jetzt liegt er still da, die Augen geschlossen, und lauscht auf das Schwappen und Wogen einer fremden Sprache. Er erinnert sich an den unvermuteten Angriff von der Seite und die Robbe, die ihm entgangen ist. Er will die Augen aufschlagen. Doch das Elixier ist stärker. Mit aller Kraft und Konzentration gelingt es ihm, die schweren Lider gerade so weit zu heben, dass er die Deckenbalken erkennen kann. Hals. Das ist das Letzte, was er in Pequutlik erwartet hat. Hart und gut zum Schnitzen. Genau richtig für Werkzeuge und Totems. Aber das Beste, was er bisher hier gefunden hat, war ein aus dem Süden angeschwemmter, gegabelter Ast, Seine Schlussfolgerung ist unvermeidlich. Ich bin also tot. Ich bin tot, denkt er. In eine andere Welt eingegangen. Die Stimmen murmeln weiter. Er öffnet die Augen, schließt sie wieder. Noch einmal sieht er es. Holz. Überall Holz. Kostbares, seltenes Holz. Ein Wald über seinen schweren Lidern, die sich wie unter einer gewaltigen Last schließen, während die Traumbilder wieder durch sein Bewusstsein treiben. Als er die Augen abermals öffnet, dreht er den Kopf in die Richtung, aus der die Stimmen kommen. Spät angestrengt. Und schließlich sieht er Legenden. Männer mit Haaren im Gesicht. Dünn und bleich wie der Winter. Legenden. Fleischgewordene Legenden. Buch 2. Nacht. Logbuch des Kapitäns, 7. November. So kalt, dass die Achselhaare brechen wie Glas und der Speichel im Mund gefriert. Logbuch des Kapitäns, 8. November. Mittags ist es gerade hell genug, um ohne Laterne das Thermometer ablesen zu können. Heute Mittag waren es minus 35 Grad. Bei aufkommendem starken Wind. Mr. Mallaby hat sich irgendwo auf dem Packeis verirrt. Er ist heute Morgen um 10 Uhr gegangen, um die Hunde zu füttern und nicht zurückgekehrt. Ich habe einen Suchtrupp ausgeschickt. Das Frischfleisch, das ich Kresuk Anfang September abgekauft habe, ist beinahe aufgebraucht. Es war recht preiswert. Etwa 300 Pfund Bären- und Walrossfleisch für eine Glasperlenkette und 6 rote Holzknöpfe. Nach dem Ausdruck debiler Freude zu urteilen, der sich auf seinem Gesicht ausbreitete, als ich die Perlenkette vor seiner Nase baumeln ließ, hätte ich wohl 600 Pfund mehr bekommen können. Bedauerlich ist nur die Tatsache, dass er seither nicht wieder aufgetaucht ist und ich dringend weitere Geschäfte mit ihm tätigen möchte. Ich nehme an, er überwintert in Etah, dem Eskimo-Dorf 100 Kilometer südlich von uns. Logbuch des Kapitäns, 12. November. Der Suchtrupp ist nicht zurückgekehrt. Auch von Mr. Mallaby gibt es keine Spur. Zu meinem Leidwesen muss ich berichten, dass von der verbleibenden Mannschaft der Suchtrupp bestand aus 5 Männern, nur 4 gesund genug sind, um aufstehen zu können. Unser größter Feind sind Frostbeulen, dicht gefolgt von Skorbut, an dem alle Männer leiden. Und um die Sache zu verschlimmern, ist unser kleiner Vorrat an Dörrobst bereits erschöpft. Selbst die Sauerkrautvorräte schmelzen rasch dahin. Dabei zeigen wir allesamt die Anzeichen von Skorbut. Müdigkeit und Zahnfleischbluten. Das unablässige Husten und Keuchen und das Stöhnen der Amputierten zerrt an meinen Nerven. Außerdem ist die Langeweile nachgerade unerträglich. Es gibt nichts zu tun, als die Kranken zu pflegen und auf die Sonne zu warten. Noch beinahe 140 Tage. Krankenpflege erscheint mir nicht gerade heldisch. Ich sehne mich nach einem lebhafteren Kampf. Logbuch des Kapitäns, 15. November. Mr. Bone hat bei den Hunden die Überreste von Mr. Mallabys Pelzmantel gefunden. Ich kann sein Schicksal nur erahnen. Die Meute besteht übrigens nur noch aus 27 Tieren. Wie es scheint, sind sie übereinander hergefallen, da es uns nicht gelungen ist, sie mit Frischfleisch zu versorgen und wir das Pemmikan, so ungenießbar es auch ist, für uns selbst aufsparen müssen. Andererseits hat mich Mr. Bone darauf hingewiesen, dass der für das Frühjahr geplante Marsch zurück in die Zivilisation ohne Hunde überaus strapaziös sein wird. Es muss etwas geschehen. Der Suchtrupp ist noch nicht zurückgekehrt. Ich habe einen zweiten Trupp aus unseren drei fähigsten Männern, Tiggis, Tuggle und Mr. Wright, ausgeschickt, der nach dem ersten Trupp suchen soll. Die Verhandlung. Kresuk ist zurück. Seine runden Backen, die weißen Pelze, die Schlitzaugen, seine zottige Gestalt in der Tür. In seinen Handschuhen eine steife Robbenflosse. Der Captain winkt ihn herein. Der Wind knallt die Tür zu. In der Ecke glimmt ein ersterbendes Holzfeuer. An den Wänden recken sich Schatten. Die Männer schnaufen und keuchen. Der Captain nickt Kresuk zu und lächelt. Kresuk nickt zurück und lächelt ebenfalls. Bone! Ruft der Kapitän. Bone! Mr. Bone erhebt sich von seinem Lager und humpelt zu seinem Kommandanten. Mr. Bone, sprechen Sie mit dem Burschen. Ich bin sicher erst gekommen, um Fleisch gegen Perlen zu tauschen. Und ich brauche wohl nicht zu betonen, wie dringend wir im Augenblick neuer Vorräte bedürfen. Mr. Bone hustet und spuckt aus. Wog Noatuka, sagt er. Kresuk starrt einen Augenblick an ihm vorbei und beginnt dann, den halbdunklen, niedrigen Raum zu durchsuchen. Er sieht in jeden Schrank, unter alle Betten und Matratzen. Was macht er da, Bone? Will der Kapitän wissen. Nun, was will er? Kresuk sammelt. Schöne glänzende Messer, Zinnkrüge, Taschenuhren, Äxte, einen Beutel roter Holzknöpfe. Er wirft alles in der Mitte auf den Boden und hält Mr. Bone die Robbenflosse hin. Logbuch des Kapitäns, 21. November. Kresuk war hier. Wir haben einige Dinge gegen eine leider nur geringe Menge Fleisch eingetauscht. Dieser Wilde ist ein harter Verhandlungspartner. Wir sind ihm, wie man sagt, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Mr. Bones Zeh ist so stark vereitert, dass ich Wundbrand befürchte, wenn er nicht amputiert wird. Und wieder, denke ich, während das Skalpell durch das Fleisch schneidet und den Knochen mit einem entschlossenen Druck durchtrennt, hat uns der verdammte Frost ein weiteres Körperteil gekostet. Wenn die Sonne zurückkehrt, werden wir allesamt Amputierte sein, ein Haufen schniefender, von Skorbut gezeichneter Kröppel. Keine Nachricht von den beiden Suchtrupps. Ich würde einen dritten aufstellen, um nach den ersten beiden suchen zu lassen, aber wir sind jetzt nur noch zu fünft. Und ich bin der Einzige, dessen Arme und Beine, Hände und Füße noch ihren Dienst versehen. Ich komme mir vor wie der Oberaufseher einer Lepra-Kolonie. Logbuch des Kapitäns, 22. November. Heute Trauergottesdienst für Mr. Mallaby. Meine bettlägerigen Kameraden humpelten mit mir hinaus, wo wir uns um eine Gedenkplakette scharten und Choräle sangen. Angesichts des Hustens und Röchelns der Männer und des heulenden Windes war es zwar schwierig, doch wir brachten eine recht passable Version von »Bin verzagt ich, müd und matt« zustande, eines meiner liebsten Kirchenlieder. Der junge Harlan Hawkins weinte, als ich rezitierte, Asche zu Asche, Staub zu Staub und die letzten Fetzen von Mr. Mallabys Mantel dem Wind übergab. Es war tatsächlich ein mitleiderregender Anblick. Der arme Junge wischte sich mit dem rechten Armstumpf die gefrorenen Tränen ab, während wir Abschied nahmen von der Seele seines tapferen Gefährten, auf dass sie Zuflucht finde am Busen ihres Schöpfers. Auch die Seele dieses Jungen wird, fürchte ich, nicht mehr lange unter uns sein. Verirrt im Packeis. Der Wind schwillt an zum Sturm. Die Kälte lässt Stahl zerspringen, Holz zersplittern und verwandelt Fleisch in Eis. Missgestaltete Eishügel ragen auf wie schlechte Träume, grau und geisterhaft in der ewigen Nacht. Alles Lebende muss hier zugrunde gehen. Nur der Eisgürtel besteht weiter. Er wächst sogar bei brausendem Wind und fallenden Temperaturen. Die Suchtrupps haben einander gefunden und stehen nun vor einem weiteren Problem. Sie müssen auch den Rückweg finden. Die Kälte macht sie betrunken, verzaubert sie. Ihnen ist nicht mehr kalt und sie legen sich hin, um auszuruhen. Pikiotlik, auch unter dem Namen Paws Point bekannt, liegt nicht einmal einen Kilometer südlich von ihnen. Nicht einmal einen Kilometer durch die schwarze Mondlandschaft der Polarnacht. Natürliche Auslese. In seinem Iglu im Dorf Eta liegen Kresuk und seine Nachbarn nackt auf Fellen und genießen die reichliche Wärme der Tranlampen. Kresuk beugt sich gerade vor, um die winzige kreisrunde Narbe auf seinem Anak zu zeigen. Das Zeichen seiner ersten Begegnung mit den dünnen Männern. Das Zeichen seiner späteren Begegnung mit den dünnen Männern baumelt unter seinem Kinn. Eine Kette aus roten Holzknöpfen, Glasperlen und goldenen Taschenuhren. Die anderen tragen ähnliche Halsketten, kratzen mit Stahlmessern im Eisboden, beißen auf die Ränder der rauchgrauen Zinnkrüge. Sie sehen auf, als Kresuk noch einmal die Geschichte der Wunde erzählt, eine Geschichte, die sie schon 97 Mal gehört haben. Dennoch sind sie fasziniert. Perlen, Messer, Krüge werden beiseite gelegt, die Münder stehen offen. Und schnelle Blicke aus schwarzen Augenpaaren verfolgen die Halskette, die sich verdreht und gegen Kresuks Brustbein schlägt, als er pantomimisch seine Robbenjagd darstellt. Wenn er spricht, lässt ein Lächeln seine Backen noch runder werden und seine Augen blitzen wie Lichter unter den fleischigen Lidern. Als er geendet hat und Metek sich aufsetzt, um seine Geschichte von dem großen, geflügelten Wal zu erzählen, der die dünnen Männer gebracht hat, wenden sich die anderen wieder ihren Perlen, Messern und Krügen zu. Kresuk streckt sich aus und knabbert an seiner Robbenkeule. Er kaut nachdenklich und hört seinem Freund nur mit halbem Ohr zu. Seine Gedanken gelten dem Ruhm, den er sich erworben hat. Einem Ruhm, der von Generation zu Generation weitergegeben werden wird. Er sieht sich als König, seine Söhne als Prinzen. In diesem Augenblick steht Sipsu auf und watschelt zu seinem Vater, wo er sich hinhockt und einen feuchten, breiigen Haufen auf Kresuks Fuß kackt. Die Freunde lachen. Unyak starrt auf ihre Zehen. Und Kresuk explodiert. Er verabreicht dem rundköpfigen Kind eine Ohrfeige, dass es durch den Iglu stolpert, an den Kotluk stößt, sich verbrennt und zu heulen beginnt. Die Nachbarn sehen auf ihren Schoß oder ihre Perlen. Die Gesichter werden länger. Sie bemühen sich, jedes Schnauben und Schnaufen zu unterdrücken, während Kresuk in seine Pelze fährt und Unyak befiehlt, das Kind anzuziehen. Wortlos packt er den schreienden Sipsu und kriecht hinaus. Die alten Männer nicken. Draußen ist der Wind so stark, dass dem brüllenden Sipsu die Luft wegbleibt. Kresuk schirrt die Hunde an, schnallt sich das Kind auf den Rücken und fährt nach Pikiotlik, zum Begräbnisplatz seiner Ahnen. Wehklage. Getrieben vom unerträglichen Gestank der Abfälle beschließt Captain John Pennington Frank, eine Abfallbeseitigungsexpedition zu unternehmen. Entschlossen nimmt er den Kübel und ebenso entschlossen tritt er hinaus in die eisige Finsternis. Bei seinem ersten dampfenden Atemzug frieren die Haare in seinen Nasenlöchern zusammen. Beim Ausatmen kann er hören, wie die Dampftröpfchen in der Luft gefrieren und wispernd in winzigen Eisplättchen zu Boden rieseln. Im Nu ist aus dem stinkenden Matsch ein kübelförmiger Block geworden, nicht übel riechender als ein Eiswürfel. Mit der Waldrandlaterne in der Hand bleibt er stehen, um das Thermometer für seine meteorologischen Aufzeichnungen abzulesen. Als er sich bückt, um über die Skala zu reiben, löscht eine besonders heftige Böe das Licht und trägt das schwache, dünne, aber unverkennbare Wehklagen eines Kindes an sein Ohr. Er lässt den Kübel fallen, hält den Atem an und streift die Kapuze von den Ohren. Ja, da ist es wieder. Der Wind trägt das Geräusch von dort oben, von Pause Point zu ihm herüber. Logbuch des Kapitäns, 5. Januar. Dem Eskimo-Kind geht es gut. Es hat sich vollständig von den Folgen der Unterkühlung erholt. Ich wollte, ich könnte von den Männern dasselbe sagen. Black Walk und Hoover sind abwechselnd delirös und komatös. Der junge Harlan Hawkins hat sich eine Wundrose an seinem linken Armstumpf zugezogen. Bone, der ohnehin kaum noch laufen konnte, hat erneut Erfrierungen erlitten. Gestern hat er sich hinausgeschleppt, um Abfallholz für das Feuer zu hacken. Nach einer halben Stunde begann ich mich zu fragen, wo er blieb, und ging hinaus, um ihn zu suchen. Ich fand ihn schlafend im Schnee, die eine Wange festgefroren an dem Balken, den er gerade bearbeitet hatte. Ich musste seinen halben Bart abhacken, um den armen Kerl zu befreien. Mit einem der Axthiebe trennte ich versehentlich sein linkes Ohr ab. Aber was soll's? Ich glaube kaum, dass er die Nacht überstehen wird. Der Junge ist etwa 5 oder 6 Jahre alt, scheint aber geistig behindert zu sein. Es deutet alles darauf hin, dass er mongoloid ist. Er muss gefüttert werden und beschmutzt sich hartnäckig mit Kot. Den herzlosen Wilden, der ihn in der Kälte ausgesetzt hat, kann ich nur bedauern. Logbuch des Kapitäns, 10. Januar. Eine Katastrophe. Die Hunde haben sich losgerissen, sind über unsere Pemmikan-Vorräte hergefallen und haben praktisch alles, was wir noch hatten, aufgefressen. Vollgefressen, wie sie waren, gelang es mir, 5 von ihnen einzufangen. 4 davon werden meinen Schlitten ziehen oder die Peitsche schmecken, bis sie bluten. Der 5. wird unsere Tafel zieren. Ich sehe für uns keine Möglichkeit zu überleben. Unsere Vorräte sind praktisch erschöpft und die Polarnacht hat kaum begonnen. Logbuch des Kapitäns, 11. Januar. Bone und Hoover sind tot. Black Walk liegt im Sterben. Ich muss sie auf ihrem Lager liegen lassen, denn es würde große Mühe kosten, sie hinauszuschleppen. Und ich muss meine Kräfte für die Tage schonen, die vor uns liegen. Bei einer Innentemperatur von 1 Grad wird die Verwesung nicht allzu rasch einsetzen. Die Außentemperatur lag heute Mittag bei minus 48 Grad. Logbuch des Kapitäns, 21. Januar. Wahnsinnig vor Hunger. In den vergangenen beiden Tagen hatten wir nichts zu essen, außer einer aus Holzspänen gekochten Brühe und den zarteren Teilen von Mr. Bones Stiefeln. Black Hawk ist heute früh gestorben. Es wurden keine Choräle gesungen, denn Harlan Hawkins ist in ein Koma gefallen. Und das Eskimo-Kind, das einzige andere menschliche Wesen, kann nur nach Essen schreien und seinen Darm entleeren. Ohne Nahrung gibt es hier für uns keine Hoffnung. Ich habe daher einen Entschluss gefasst. Ich werde Hawkins und das Kind auf einen Schlitten binden, den die vier von mir verschonten Hunde ziehen werden, und versuchen, die Eskimo-Siedlung in Eta zu erreichen. Wenn diese Leute unseren Zustand und das Kind, immerhin eines der ihren, sehen, werden sie uns gewiss helfen. Aufbruch. Ein richtiger Held, denkt er triumphierend, als er die Peitsche auf die Schnauzen der vier Hunde niedersausen lässt. Wenn nur Mama und die Mädchen mich jetzt sehen könnten. Aber die Welt ist finster wie das Styx und kalt wie der Atem der Persephone. So kalt, dass die Gedanken in seinem Kopf zu gefrieren beginnen. Das Eis ist gezackt wie ein Sägeblatt und schneidet bei jedem qualvollen Schritt in die Füße. Lässt den Schlitten umstürzen und schürft die harten Pfoten der Hunde auf, als wären sie aus Wachs. Sip Su und der komatöse Hawkins sind auf den Schlitten gebunden und behindern das Vorankommen erheblich. Immer wieder bleiben die Hunde stehen und fallen übereinander her, so dass ich sie mit der Peitsche zur Raison bringen muss. Und doch drängt er unermüdlich voran. In seinem Großhirn ist ein Schlachtgesang der Marine festgefroren. Hunde! Brüllt er. Eigentlich wollte er los ihr Höllenhunde rufen. Aber der Wind hat die Worte zurück in seine Kehle und bis hinunter in die Kälte geschockter Lunge geschoben. Bald werden seine Finger brüchig werden. Und die Flüssigkeit in seinen Augen wird sich in Eismatsch verwandeln. In Eta. Draußen fährt der Wind über die glasglatte Oberfläche des Iglus und erzählt vom Sturm. Drinnen herrscht brüllende Hitze. Und von den drei Robben-Tranlampen steigt ein dicker, fettiger Rauch auf, der die Augen reizt. In der Mitte des Kuppeldachs tanzt eine sich windende, schwarze Spirale, die durch das Belüftungsloch hinausgesaugt und von tödlichen Böen gepackt wird. Krisuk sitzt in Felle gehüllt auf dem Boden und schnauft heftig. Seine Augenbrauen sind weiß vor Frost. Der Körper einer großen Bartrobbe steckt in dem engen Einschlupfloch fest. Der Kopf, die langen Barthaare, die kalten toten Augen liegen zwischen Krisuks Füßen. Das Schwanzende, die Hinterflossen sind draußen, im Wind und in der Kälte, während der dicke Bauch wie ein Korken im Tunnel steckt. Krisuk zieht am Kopf des Tiers. Er lächelt. Bei seinem ersten Geschäft mit den dünnen Männern war er unbedacht und hat seinen halben Wintervorrat an Fleisch für ein paar Knöpfe und Perlen eingetauscht. Und so musste er hungrig hinaus aufs Packeis, auf die Jagd. Er hatte keine andere Wahl. Unyak murrte, die Hunde heulten. Metek murmelte jedes Mal, wenn Krisuk sich bei ihm zum Essen einlud, in sich hinein. Aber jetzt betrachtet er die Robbe und denkt. Ein Fest. Dann Stimmen von draußen. Unyak. Metek. Meteks Weib. Krisuk kniet sich hin, schiebt eine Hand unter jede Brustflosse und lehnt sich zurück. Er spürt, dass die anderen am fetten Rumpf der Robbe schieben. Es gibt einen Augenblick des Beharrens, des Gleichgewichts der Kräfte. Und dann ein obszönes, feuchtschmatzendes Geräusch. Krisuk sitzt den Kopf der Robbe im Schoß auf seinem Anak und Unyak und seine Freunde kriechen herein und lachen. Später, mit vollem Bauch, legt Krisuk sich zu Unyak. Die Halskette mit den Perlen und Uhren klirrt, als er sich auf die Felle bettet. Unyak ist runder als sonst. Er legt das Ohr an ihren Bauch und bricht in bellendes Lachen aus. Etwas bewegt sich, dicht unter der Haut. Er setzt sich auf und grinst. Mittig sagt etwas von Söhnen, so stark wie Bären. Der Wind heult. Und Krisuk sieht verblüfft an sich hinab. Bei einer der Uhren hat der Sekundenzeiger unter dem glatten Kristall seine Runde um das Zifferblatt wieder aufgenommen. Er kriecht ruckend wie ein Insekt. Und die Uhr hat begonnen zu ticken. Ein Schlafmittel. Es ist ein Schlafmittel. Es besänftigt, es beruhigt, es verbreitet eine mütterliche Wärme. Wie ein Schlafmittel. Captain John Pennington Frank ist müde, unendlich müde. Er spürt das Brennen nicht mehr und möchte sich am liebsten hier auf das Packeis legen. Das Kind und Hawkins sind auf dem Schlitten festgebunden. Aber so steif wie zwei Fahnenstangen. Der Frost lässt ihre Lippen glänzen. Die Hunde haben aufgegeben. Zwischen ihren Zehen verkrustet gefrorenes Blut. Liegen zusammengerollt da und winseln. Pennington hat die Kraft nicht mehr, die Peitsche noch einmal knallen zu lassen. Er ist benommen, taumelt, schafft es gerade mal, die Griffe des Schlittens zu umklammern, aber... Aber es ist warm. Eigenartig warm. Das ist kein Sturm, sondern ein laues Lüftchen. Ein Schlaflied für seine müden Ohren. Wenn ich mich nur hinlegen könnte. Nur für einen Augenblick. Der Polarforscher von T.C. Boyle aus dem Amerikanischen. Von Dirk van Gunsteren. Es sprachen Erzähler Matthias Matschke und Hans-Peter Hallwachs. Captain John Pennington Frank, David Nathan. Gouverneur Pigby, Bert Franzke. Metek, Thilo Schmitz. Krisuk, Oliver Striezel. Und Uta Halland. Komposition Harman. Ton Martin Selig und Monika Steffens. Regieassistenz Maya Marquardt. Hörspielbearbeitung und Regie Martin Heindl. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2009. Dramaturgie und Redaktion Regine Arem.